Tasten, hoch die Tassen. Menusche, Spitzenklasse. Haribo macht die Nase. Und Erwachsene nehmen zu. Mit dem Tusten nicht so schwer, jetzt kommt der Tustinetten. Mit Kräuter Tustinetten, Tustinetten. Ich hämmer dir, die Werbung sein und du kaufst deine Seele ein. Ich hämmer dir, die Werbung sein und du kaufst deine Seele ein. Ich bin ja Dampfschlager und ich hab nicht voll der Hand. Du siehst vor Freiheit nicht mehr, deine Prisen davon. Sag mir, wie glücklich du bist und du glaubst mir keines Kind. Sag mir, wie frei wir sind. Du bist ein Konsumtourist. Das ist alles, was du bist. Ich hab Schimmel, die Konsumrennbahn. Und du kommst alles in deinem Bahn. Ich bring dich nach Haus, nach Königsturm rum. Lass dich in Ruhe, bleib so stumm. Die Einkaufstüten, ich schmeiß gleich weg. Morgen kommt der Ort, bestimmt ein Dreck. Die Einkaufstüten,